Umfassendes Geständnis vor dem Landgericht Leipzig. Der Chefprogrammierer des illegalen Filmportals Kino.to gab zu, die Internetseite von 2008 an programmiert zu haben. Ihm sei dabei aber nicht klar gewesen, dass er etwas Strafbares tue. Die Anklage wirft dem 29-Jährigen massenhafte Verletzung des Urheberrechts vor. Er gilt nach dem Gründer von Kino.to als zweitwichtigster Mann. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Ihrem Autohaus Schillinger, Ihrem kompetenten Ford- und Opel-Partner in Lahr. Mit der Riesenauswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Autohaus-Schillinger.de. 3 nach 7, hallo Autofahrer. Auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart. Zwischen Kreuz Stuttgart und Stuttgart-Möhringen 4 Kilometer stockend. Außerdem ist die B33 nach dem Unfall zwischen Biberach und Gengenbach Süd in beiden Richtungen noch immer gesperrt. Gewitzt wird Aachen Richtung Rennchen, Höhe Abfahrt Gamshurst und auf der B294 am Ortsausgang Hausach Richtung Wolfach, Höhe Gärtnerei. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein klasse Wochenende, wenn es auch wettertechnisch ja nicht ganz so das Gelbe vom Ei ist, aber jetzt dafür auf jeden Fall das Gelbe vom Ei, um bei diesem Wortspiel zu bleiben. Charlie 2000, viel Spaß dabei. Guten Abend, wir wollten Sie wissen lassen, dass Sie die folgende Sendung beunruhigen könnte. Die Sendung ist schockierend und nicht zuletzt angsteinflößend. Sie wurden gewarnt. Das hat uns noch gefehlt. Also ich weiß nicht. Der Horrortrip in die Welt von Studios bis zum bitteren Ende. Back to the beginning we go. So we back in the club. Everybody's rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby, tonight, the day. FM. Not just some of it. Oh, for an hour now. Hit Radio A, einfach näher dran. With triple the music and more variety. Willkommen, Nachtschwärmer. Hier geht's wieder ins Wochenende. Es werden die Knöpfe gedrückt, dass es nur so knallt. Anschnallen, festhalten! Die Haare zu Berge. Oh yeah! Ladies and gentlemen! Ein klarer Fall für die Werbung. Studio K in Haslach feiert 150 Jahre. So alt, aber immer topmodern. Jetzt auch in Zell am Hammersbach und ab April in Ettenheim im Family Center. Tolle Angebote und Aktionen erwarten Sie. 150 Jahre Studio K. Markenmode für Damen, Herren und Kinder in Haslach, Waldkirch, Zell und ab April auch in Ettenheim. Hitradio Ohr bei Facebook. Einfach näher dran an Events, News und Bildern. Ich feiere am Wochenende mit der Mutter.

Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein! Oh ja! Also nur dran! I guess I need you, baby. deny it. Hey, you've got to live your life. Give it one more try. You will make it work, and then you feel it in your eyes. There's no time to cry. Tonight is through the night. Forget about the past and face the future in your mind. Wir haben 19.27 Uhr. Willkommen Nachtschwärmer heute am Freitag. Hallo Erl, grüß dich, Schuhverkäufer. Hallo, hast du mal Zeit? Nein, jetzt nicht. Ich hatte gerade technische Probleme, Erl. Warte noch ein bisschen, ja? Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. das Leben 100% mehr Spaß. Da hebst du ab. Have more fun. Uhr. Eine Verkehrsmeldung. Die B33 zwischen Biberach und Gengenbach Süd in beiden Richtungen nach einem schweren Unfall gesperrt. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Probably the best beer in music. Coming up. Freunde, in dieser Zusammensetzung hat man es auch noch nicht gehört. Ja? Hier geht's ins Wochenende. Oh, willkommen Nachtschwimmer. Hey, was habt ihr getan? Wer war das eben? Das ist Tim. Tolle Party, hä? Einfach nur dran. Irgendwann erwischt es jeden. Deep riding in a dirty money, Timothy in a dirty money. I'm trying to hit. Baby, tell me what's up, cause you the shit. So, mein Freund und Damenschuhverkäufer, jetzt habe ich Zeit für dich. Al, stell dich mal vor. Hallo, ich bin Al Bundy. Aber ja, viele von Ihnen kennen mich als... Größter Damenschuhverkäufer. Al Bundy. Ja. Die Leute kennen dich schon, Al. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft, im Pokal. Ja. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. Ah. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Listen. Ja, erkennen Sie die Glocke von AC/DC.

gibt's zu gewinnen. Ein PSP Vita, ein Sony PS3, Apple iPod Touch und 75,50, 25 Euro Freiverzehr. Der bekommt zu jedem Longdrink ein Los. Ziehungen sind um 1 Uhr und um 3 Uhr. Und die letzten paar Samstage hat es auch schon Lose gegeben. Also Leute, unter Nachtschwärmer, macht euch ran, das Zeug könnt ihr gewinnen. Ja, super. Wir wollen feiern, ja genau. Codex Club in Aachen. Yeah! Karfreitag im Codex geschlossen. Auch keine Live-Übertragung. Und Karfreitag habe ich auch keine Sendung nach Schwemmer. Das setze ich aus. Karfreitag ist nämlich Tanzverbot. Samstag, 7. April. Karsamstag, Bunny Night im Codex. Alle mit Bunny-Ohren, 10 Euro Freiverzehr. Und Ostersonntag, Möhrchenparty. Wer 5 Möhrchen mitbringt, bekommt 15 Euro. Also Möhrchen, keine Möhren? Doch, ist egal. Wer 5 Möhren mitbringt, bekommt 15 Euro Freiverzehr. Ist ja ganz klar. Und am Ostermontag, Codex Club in Aachen. DJ Antoine live. Es wird unbedingt empfohlen, den Vorverkauf zu benutzen. Ist nämlich auch billiger, Nachtschwärmer. Schaut auf die Seite codex-club.de. Es geht auch online. Alles klar. Das ist doch echt beknackt. Geil! So, Leute, Vollgas! Immer! Und da habe ich nochmal so eine Spezialität. Ha! Und zwar der Wahnsinn. Deep Purple mit Usher und Ludacris. Hey! der Wahnsinn. Das sind dann 40 Jahre Unterschied zwischen den Interpreten. Hallo Nachtschwärmer. Wow. Happy weekend. Wo fängt das Grauen an? Zu grausig. Wir sind Freitagabend. Wow, ist die nicht toll. Wow, die ist toll. We'll be right back. Jingo-Players Spezial, ha? Wir haben 20.04 Uhr. Immer noch diese Verkehrsmeldung. B33 zwischen Biberach und Gengbach Süd. Immer noch Störungen wegen dem schweren Unfall. Wir haben Freitag. Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich so, vielen Dank an den Dieter. Ich bin wieder komplett. Alle Jingle Masters spielen wieder an. Auf geht's. Are you hier ist nur für geladene Gäste, ist das klar? Konkurrenz, keine Friends. Do your fucking job till the end. Ich pack dich, meld dich hoch. Kratz dich, wäsch dich, schleim dich hoch. Krieg dich, box dich, schlaf dich hoch. Krieg dich hoch. Die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24, 7, 8 bis 8, 8, 8, 8, komm, steiger den Profit. Die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24, 7, 8 bis 8, 8, 8, 8. Du brauchst Konkurrenz, keine Friends. Du, your fucking job till the end. Bild dich hoch, komm, steiger den Profit. Bild dich hoch, sonst hoch, sonst hoch, sonst hoch, sonst hoch. Den Profit hoch. Sonst hoch, hoch, hoch, hoch. Sonst heute noch zum Chef, besser jetzt. Guck dich hoch. Ach du Schreck, Kohl und Scheck ist schon weg. Guck dich weg, weg, weg, weg. Dich, push dich, hier dich, klatsch dich, drück dich, reib dich, weg dich, stech dich, grip dich, zäh dich, roll dich, roll dich. Bild dich hoch, komm, steiger den Profit. Bild dich hoch, sonst wirst du auch. Denke groß, sei aktiv, halt dich fit. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich auf. Ich, komm, steiger den Profit. Sonst, du brauchst Konkurrenz, keine Fans. Do your fucking job till the end. Beim Chef beliebt.

I want your body. Would you hold it against me? Feel no pain when you say were so cruel to me. Don't understand why you pull my heart away. It's easy to get in, but it's so hard to get out. Why you did lose me, please tell me about. You were the one you were, but now you're telling lies when you say I swear. Hold on, everybody, ain't clap your hands. Resistance, rest, no fear. Been a long time since you were here on my side. A long way to go, nowhere to run, nowhere to hide. I couldn't understand, but I've gone to another. The only thing I know is that you suffer. And you cry because I said, rah, rah. I said, I don't know if you're here. Das war meine kleine Freestyle-Session. Das hatte ich nämlich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, ja? 20.39 Uhr gleich. Willkommen! Ich bin immer auf Diskussion mit meinem Schuhverkäufer. Ja, komm, das ist ein günstiger Termin für mich. Da kann ich die Kelly mitnehmen am Montag, am Ostermontag. Du musst dir Kelly aus dem Kopf schlagen. Nein! Ach komm, Erl, was können wir da machen? Setz einen Helm und eine Gesichtsmaske auf, dann können wir drüber reden. Das ist unmöglich. Geil! Yeah, die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Also nur dran. Sweat, sweat, sweat, drip, drip, drip, drip on me.

Das wird der ultimative Partyspaß. Vom 14. bis zum 16. September startet der nächste Hitradio-Ohr-Partyzug. Wir fahren mit Ihnen zur Wochenendsause nach St. Anton. In 2 Tanz- und Barwagen und vor Ort erwartet Sie ein unschlagbares XXL-Partyprogramm mit Hitradio-Ohr und Baden Media. Mit an Bord jede Menge Spaß, Musik und gute Laune. Der Hitradio-Ohr-Partyzug. Vom 14. bis zum 16. September. Fahrkarten lösen und einsteigen bitte. Oh, Feierabend immer. Heute ist ein guter Tag, ein paar Leben zu retten. Du musst kein Superheld sein, um anderen das Leben zu retten. Das geht einfacher. Spende Blut. Einfach Leben retten. Spende Blut. Wo du Blut spenden kannst, findest du im Netz unter www.einfachlebenretten.de, eine Aktion der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. Yeah, right on, auf viel. Merkt euch bitte den 14. April, Samstag, 14.04. nach Schwemmer. Da feiert die mobile Diskothek Blackout, also der Schnucki, sein 10-jähriges Comeback. In Kehl in der Niederreichhalle. Und da ist der liebe Charlie als Special Guest da. Legt auch auf. Ja, genau. Er schreibt ja hier, da könnt ihr euch ja vorstellen, was da abgeht. Zwei Urgiganten, Urgesteine, DJ Dinos auf der Bühne. Alles klar. Also Nachtschwärmer, 14.04. Samstag in Kehl, Sonntag. On the road again. Dankeschön. Codex Club in Aachen. Da geht wieder was ab, Nachtschwärmer. Heute Freitag ist Abi-Party. Warsteiner, 1 Euro bis 24 Uhr. Ein kleines Lock-Angebot. Abi-Partys zeichnen sich aus, so Riesenstimmung. Und tausend von Frauen. Ab 23 Uhr, wie immer jeden Freitag, fast jeden. Weil nächsten Freitag, am Karfreitag, ist keine Live-Übertragung im Codex. Da ist nämlich geschlossen. Ich habe auch keine Sendung nächsten Freitag nach Schwärmer. Erst wieder eine Woche später. Also, heute Nacht ab 23 Uhr wieder die Live-Übertragung über Hitradio aus dem Codex. Morgen, Samstag, Lucky 7. Lucky 7. Ihr wisst ja, ich habe es oft genug angekündigt. Erster Preis, ein Apple iPad 2. Neupreis 600, um die 600 Euro. Und nächster Preis, ein PSP Vita, ein Sony PS3, Apple iPod Touch. Und jede Menge Geldpreise. Codex Club in Aachen. Zu jedem Longdrink gibt es ein Los. Die Ziehung ist am 1 Uhr und um 3 Uhr morgen Nacht. Und dann kommt ja Ostern. Wie gesagt, Karfreitag geschlossen, aber Kar-Samstag. Samstag, Ostersamstag, Bunny Night im Codex. Mit Welcome Bunnies, Gogo-Hasen und so weiter. Und alle mit Bunny-Ohren bekommen 10 Euro Freiverzehr am Ostersamstag. Und Ostersonntag Möhrchenparty. Wer 5 Möhrchen oder Möhren mitbringt, 5 Stück, bekommt 15 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Am Ostersonntag ist das. Wer 5 Möhrchen, das gilt aber nur immer bis 24 Uhr nachts, wenn man. Irgendein Haken muss ja dran sein. Genau. Yeah. Sometimes. Und dann ist ja dann der Ostermontag, nach Schwärmer. Yeah. Bitte nimmt den Vorverkauf. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio Ohr präsentiert DJ Antoine. Live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Ja, mehrere goldene Schallplatten. Preise ohne Ende weltweit. Codex Club in Aachen. Connection, please. DJ Antoine. Osternest. Wer da nicht mitfeiert. Fucking dreams. Yo, right, turn off the lights. We gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Body crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Everybody put your drinks in the air. Spitzenmäßig kurz vor 21 Uhr. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen, ihr seid vollkommen richtig. Habt ihr kurz Zeit für ein Gewinnspiel nach Schwimmer? Also, auf geht's. Die Spannung steigt von Minute zu Minute. Wow! Konzentriert euch! Attention! Kommt jetzt ein Ausschnitt aus einer Fernseh-TV-Serie, eine ganz erfolgreiche. Ich möchte wissen, wie heißt die. Könnt ihr da mitmachen? Ixis. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das ist es noch nicht, Nachtschwärmer. 0781 504 33 und die 11. Das ist dann die Nummer, wenn ihr anruft, bitte. Und jetzt geht's los. Du musst mir helfen, die Star Wars Laken zurückzugeben. Penny? Penny? Penny? Sheldon, was ist denn? Leonard schläft. Machen wir noch eine Zugabe? Penny? Penny? Penny? Penny? Penny? Penny? Alles froh im Läusezoo. Zu deiner eigenen Sicherheit, warte bitte in meiner Wohnung, während ich die Behörde anrufe, damit sie den Todessessel von hier entfernen. Penny! Penny! Penny! Alles schick in der Physik? Penny? Penny? Ja! Wie heißt diese Serie, Nachtschwärmer? Wer kann mir das sagen? Penny? Ja, ja. Und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Dreams. Alles klar, seid ihr noch da, Freunde? Ab geht's! Und das Ganze hier nochmal, Freunde, es geht vorwärts! Super stark, ein Remix, ganz neuer Art. Sag schon mal, ich habe wieder Probleme im Telefon irgendwie, aber ich nehme die Mails, die reingekommen sind. Da hat einer die richtige Lösung. Der Big Bang Theory heißt der, diese Serie. Und die haben, oder der eine hat auf jeden Fall eine Waffe, glaube ich. Halten Sie sich gut fest. Hier kommt das Action-Highlight. Ein voll verrückter Freitag. Ausgeflippt und abgehoben. The Music Experience. Also eine Männer-WG ist das. Alles Ingenieure und ganz hochgebildet. Aber trotzdem. Aber sonst wäre es ja nicht so gut. Ja, da haben sie eine Nachbarin, natürlich eine Blondine. Da gibt es immer die tollsten Sachen. Stefan Meyer aus Bad Petersdal fragt, ob ich was von Unheilig dabei habe. Da muss ich mal schauen. Wenn dir, also mir und meinem Team, schöne Ostern. Danke ebenfalls und allen anderen auch. Ja. Too many shots, think we kiss, but I forget.

Africa. Abuela, my journey, biggie, biggie, mama, one, A to Z. My sisters, all my journey, biggie, biggie, mama, from east to west. My team, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Tangles is a Mazibuye, us, this is Africa. África. For Africa. Wir haben 21.16 Uhr, jetzt ist wieder leicht Zeit für die Werbung nach Schwimmer. Und ich habe wieder endlose Diskussionen mit diesem Kerl hier. Ich möchte hier seine Tochter mit zu DJ Antoine am Ostermontag ins Kotix nehmen. Jetzt ist nicht nur er dagegen, es ist auch noch der Bruder von der Kelly auch dagegen. Mensch, Erl, sprech mal ein Machtwort. Ich habe schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Ja, Erl. Komm, das ist die wahre Liebe. Also, ich selbst glaube auch sehr an die Liebe. Ich hoffe, sie eines Tages zu finden. Ja. Hört mal her. Jetzt kommt die Gestatten? Diesela. Mit mir macht sogar Tanken Spaß. Ich verstecke mich jeden Tag zwischen 8 und 9 an einer anderen Tankstelle in der Ortenau. In der Hitradio Ohr Morning Show gibt's dann die Tipps, wo ich mich heute aufhalte. Und wenn ich sie mit Hitradio Ohr im Autoradio beim Tanken erwische, schreiben wir die Tankrechnung in Orbitz gut. Als Hauptpreis schenken wir ihnen ihren eigenen Tank- und Rasthof. Na dann, wir sehen uns an der Tanke. Ihre Diesela von den Autobahnrasthöfen Malberg an der A5. Are you ready to party? Are you ready to dance all night long? I wanna hear you say yeah! Welcome to Saint-Tropez. Das wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio Ohr präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Codex Club in Aachen. Das dickste Ei im Osternest. Blöd, wer da nicht mitfeiert. Was heißt hier Spaniensblüten? Die

Gees und Robert Miles. Ich darf nochmal dran erinnern, nachdem am kommenden Freitag ist Karfreitag, da habe ich keine Sendung, da ist auch keine Live-Übertragung vom Codex. Da ist Feiertag und das Codex hat geschlossen, da ist nämlich Tanzverbot. Genau. Aber die Live-Übertragung wird am Ostersonntag nachgeholt. Aber nicht meine Sendung, die ist wieder erst wieder am Freitag darauf. Nämlich Freitag der 13. Oha. I just wanna party. So, wir befinden uns im Zug. Im überfüllten Zug. Vor x Jahren. Und zwar war das im Kinzigtal. Da fuhr der Zug Richtung Wolfach. Ein Mann, der will sich auf dem Gang, weil er überfüllt ist, auf einen Sack setzen. Auf so einen Sack, wie die Bauern den so haben. Der alte Bauer nimmt ihm und sagt, Vorsicht, die Eier. Ach, Entschuldigung, sind da Eier drin? Nee, sagt er, Stacheldraht. Ja. Haben wir noch einen? Die Lehrerin ermahnt die Schüler. Nehmt doch nicht immer alles in den Mund. Darauf antwortet der Peter. Meine Schwester hat gestern einen Halogenstrahl an den Mund genommen. Lehrerin, wie kommst du denn darauf? Ja, ich hab's genau gehört. Meine Schwester hat zu ihrem Freund gesagt, wenn du den Strahler ausmachst, dann nehme ich ihn in den Mund. Genau so ist es. Ja, super. Ja, natürlich, das ist der Power ins Wochenende. Was hörst du jetzt, Chuck? Charlie? Hat die Zukunft im Programm. Machen Sie den Trübsinn an Ende. Jetzt geht's rund. Haltet euch fest.

Die ist verschoben, auch in dem Fall auf den Ostersonntag. Ich bin erst wieder dann heute in zwei Wochen dran, ja? Am 13. Freitag der 13. On the road again, ganz klar. Ja, ja. Codex Club in Aachen. Jetzt geht's ab. Heute geht's ab. Heute ist ein Codex, die Abi-Party, die offizielle Abi-Party der TG Bühl. Warsteiner, 1 Euro bis 24 Uhr. Und ab 23 Uhr wieder live was im Codex über Hitradio. Morgen im Codex Lucky 7. Erster Preis, ein Apple iPad 2. Neupreis um die 600 Euro. Eine PSP Vita, einmal Sony PlayStation 3, ein Apple iPod Touch. Fünfter bis siebter Preis, 25 Euro Freiverzehr. Zu jedem Drink gibt's ein Los, zu Longdrinks. Und die kommen in den großen Topf. Ziehungen 1 Uhr und 3 Uhr morgen Nacht. Super! Und wie gesagt, dann kommt Ostern. Codex Club in Aachen. Karfreitag, wie erwähnt, geschlossen. Samstag, Ostersamstag, Bunny Night im Codex. Welcome Bunny Gogos Hasen. Rennen darum dann. Sexy Bunny Gogos. Okay. Alle Besucher, die kommen mit Bunny Ohren nach Schönach, bekommen 10 Euro Freiverzehr. Immer bis 24 Uhr. Mit Bunny Ohren, da gibt es ja so Aufsteiger mit so Ohren, ja. Ostersonntag Möhrchenparty. Wer 5 Möhrchen oder Möhren mitbringen, bekommt 15 Euro Freiverzehr am Ostersonntag. Das wird da immer besser. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Und am Ostermontag ist er bekannt, das dicke Ding. Das dicke, fette Ei an Ostern DJ Antoine. Bitte benutzt den Vorverkauf, es ist billiger und sicherer. DJ Antoine? Tja, ein Weltstar. Natürlich beim Jet-Set zu Hause. Das ist gehört. Und der ist am Ostermontag live im Codex. In einer Welt ohne Hoffnung, ohne Helden, aber mit vielen Zombies. Erhebt sich ein Mann, um die Menschheit zu retten. Charlie! Der Charlie, der da drin liegt. Jetzt rockt's! This ain't your average party. We got bouncers watching feet. So if you chilling on the wall, they gon' throw you in the street. So feel the beat, move your body, man. I best be seeing sweat. Standing warriors are standing and they ripping up the set. We ain't got time for all you corny suckers trying to play the wall. So the Kurz vor 22 Uhr, das ist die Zeit, wo die Nachtschwärmer aufwachen. Die richtigen, sagen wir mal, so. Da gehörst du dazu, nicht dazu, mein Freund Earl. Ich bin eine Legende. Ach was. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Vor 20 Jahren, Earl. Hä? Yo!

aufgekommen, da bin ich mir sicher. Das war nämlich da vor gut 10 Jahren rum. Der absolute Überhammer damals. Der Funky Divas. Oh Mann, ja, das ist scharf. Wo ist er denn? Also gleich kommt's wieder. Wunsch. Betty Davis Eyes. Darf ich noch mit einem Song auf dem Trip bleiben nach German? Bitte, bitte noch einen. Wenn Sie die Nase voll haben, dann gibt's nur eins. Mach mal lauter!

Ja, ursprünglich von Dune. Hardcore Wipes. Und bei mir kocht es auch schon wieder. Oh. Ich muss mal kurz die Vorgeschichte erzählen. Ich habe ja der Kelly angeboten, mit ihr zu DJ Antoine zu gehen am Ostermontag ins Codex. Da ist sie ganz heiß drauf. Du hast Backstage-Pässe? Du musst mich da hinbringen. Ja, eben. Und da hatte ich gesagt, ja, erstmal musst du den Papi fragen, den Al. Und dann muss zwischen uns da was laufen. Und Kelly, also da müssen wir was machen. Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, mir auch, aber Al, er ist immer noch dagegen. Hör sie an und ich häng dich an deinen Dick da auf. Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Wen interessiert er? Thank you. um 22.31 Uhr. So, ich habe ja dauernd frauenfeindliche Witze erzählt. Jetzt machen wir mal einen Gegenschlag. Ja, genau. Ladies, aufgepasst. Was sagt ein Mann, wenn er bis zum Bauchnabel im Wasser steht? Das geht über meinen Verstand. Ah, genau. Ja, es reicht. Ruhe! Shut up! In der Ortenau wird er viel Wein und Schnaps gebrannt. So viele, wo selbst brennen. Und da ist einer erwischt worden beim Schwarzbrennen in Oberkirch. Da fragt der junge Richter seinen ergrauten Richterkollegen: Hey, ich habe da einen Schwarzbrenner, der Schwätzchengeist produziert hat. Wie viel soll ich ihm denn geben? Der Kollege: Auf keinen Fall mehr als 4 Euro pro Liter. Das ist der Power ins Wochenende. Juhu! Bienvenidos, Shalom! Silizium, shut up! Das ist ja nicht normal, hä? Das ist ja mal langweilig. Nein, immer noch volles Programm. Champagner für alle. The Roadcheck. 22.37 Uhr. Nach schon mal darf ich nochmal dran erinnern. Nächsten Freitag ist Karfreitag. Und da ist der liebe Charlie nicht hier, nicht auf Sendung. Die fällt aus am Karfreitag, wie auch das Jahr zuvor. Eine Woche später wieder. Es ist auch keine Live-Übertragung aus dem Codex am Karfreitag, weil da sowieso geschlossen ist. Karfreitag ist im Codex zu, weil Tanzverbot ist. Aber die Live-Übertragung ist verschoben auf den Ostersonntag, ja? Aber ich erst am Freitag, den 13. Schon wieder. Na, was denn? Also, lacht mal. Vergiss das nicht. Hey, was habt ihr getan? Wer war das eben? Das ist Tim. Volle Party, hä? Einfach nur dran. Irgendwann erwischt es jeden. Göttlich, exquisit, spitze. John Lennon, Lou Reed, Beck. Ah, wie die Zeit vergeht, 22.41 Uhr Nachtschwärmer. Und ich habe noch 1000 Songs für euch. Yeah.

ein Apple iPad 2, Neupreis 600 Euro circa. Zweiter Preis, ein PSP Vita, eine Sony PlayStation 3, Apple iPod Touch. Fünfter bis siebter Preis, 75, 50, 25 Euro. Freiverzehr. Und das geht folgendermaßen. Zu jedem Longdrink gibt es ein Los. Das kommt in einen großen Topf. Das sind zwei Ziehungen. Und zwar um 1 Uhr und um 3 Uhr. Also, ich drücke euch den Daumen, Nachtschwärmer, dass ihr gewinnt. Und wie erwähnt, Karfreitag ist das Codex geschlossen, auch keine Live-Übertragung. Ostersamstag die Bunny Night. Wer in Bunny-Ohren kommt, 10 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Dann kommt der Ostersonntag. Möhrchenparty, Möhrchen, eine Möhre. Wer 5 Möhren oder Möhrchen mitbringt, 15 Euro Freiverzehr. Aber nicht, dass ihr jetzt die ganzen Gärten abgrast in Aachen und da Möhrchen rausklaut. Bitte nicht. Besorgt sie euch vorher, bitte. Dann kommt der Ostermontag. Wird das dickste Ei im Osternest. Hitradio präsentiert DJ Antoine live im Codex Club Aachen. Ostermontag, 9. April ab 21 Uhr. Alle Infos bei uns im Web oder auf codex-club.de. Welcome to Central Bay. Das dickste Ei im Osternest. Das dürft ihr nicht verpassen. Ihr wisst Bescheid, Vorverkauf unbedingt nehmen, es geht auch online. Hier ist meine Schlussrunde, allen schönen Dank. Hat die Yvonne ein Mail geschrieben, sie möchte Ärzte. Tut mir leid, Yvonne, reicht nicht mehr. Baby, Ellen, Johann, Studentin, Schwebflieg, Dostra, Was guckst du lang? Bass, korrekter Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! Ihr müden Säcke! Oh yeah, yeah, yeah. What the fuck? Das war Nachtschwärmer Spezial. What the fuck? Fever, pictures bringing me out the dark. What the fuck? Oh, oh. Ich wünsche im ganzen Radioland viele starke, gute Partys. Allen schöne Osternacht, Schwimmer. Bis nach Ostern bin ich wieder da. Ja, hast du auch noch was zum Abschluss? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende El Bundy. Erzähl ihn was von ECK. Ein cooler Kerl. Ja, ja. Oh, gute Nacht, Leute. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. Die Polizei in Emden sucht weiter nach dem Mörder der 11-jährigen Lena. Der bisher tatverdächtige Berufsschüler ist unschuldig und wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Die Polizei ermittelt inzwischen auch wegen der Aufrufe zur Lynchjustiz, die nach der Festnahme des Schülers im Internet kursierten. Normalerweise gilt die Unschuldsvermutung, bis jemand rechtskräftig verurteilt ist. Das geriet in Emden offenkundig in Vergessenheit. Nachbarn, die die Verhaftung des Teenagers beobachtet hatten, gaben das im Internet weiter. Auf Facebook wurden sogar Foto und Adresse des Schülers veröffentlicht und es kursierten Hetzaufrufe. Die führten dazu, dass sich am Dienstag vor der Polizeistation in Emden Dutzende Menschen versammelten und stundenlang Hassparolen riefen. Gegen einen 18-Jährigen aus Ostfriesland wurde jetzt ein Verfahren eingeleitet. Er soll Hetzparolen gegen den zu Unrecht verdächtigten Schüler veröffentlicht haben. Manja Borchert, Nachrichtenredaktion. Als Reaktion auf die hohen Spritkosten hat der Bundesrat eine Benzinpreisbremse gefordert. Die Bundesregierung solle mehrere Modelle prüfen, wie sie beispielsweise in Australien oder Österreich üblich sind. In Australien muss am Vortag der Benzinpreis für den Folgetag bekannt gegeben werden. In Österreich darf nur einmal am Tag der Preis nach oben gehen. Bundesarbeitsministerin von der Leyen hat eine positive Bilanz für das vor einem Jahr gestartete Bildungspaket für arme Kinder gezogen. Die Betroffenen hätten das Angebot gut angenommen. 53-56% der Berechtigten haben zuletzt Leistungen aus dem Bildungspaket beantragt. Deutlich mehr als noch vor einem halben Jahr. Das haben der Landkreis und der Deutsche Städtetag ermittelt. Vor allem Zuschüsse zu Mittagessen, zu Ausflügen und Klassenfahrten sind gefragt, aber auch Beiträge zu Sportvereinen und Musikschulen. Finanzspritzen für Nachhilfe oder Schülertickets sind dagegen wichtig.